kommst Kopf auf, fällt in den Kampf. An unserem Tello in der Heckmann rennt man auf der Straße, wo wir morgen gehen, die Qualen nicht vorbei. Steh ich rein und das Fleisch von deinem Körper wird zu breit. Wie die Tiere kreisen, nimmt die Massen hinter Höfe ein. Jeder, der sich fährt, verliert die Arme und ein Bein. Jeder, der noch findet um ein kleines bisschen Zeit, wird dann sehen, was passiert, wenn ich zu dem Löffel greif. Die Saga geht weiter, der Grenze der Körbe ist die Sturmmaske drüber. Das Fest wird verwirklicht, die Mörder kommen aus den nebligen Wäldern. Genau 6 Jahre später fragst du wieder, wer geschält hat. 6 Jahre später sind 6 Massenträger schon wieder die Antwort. Du rennst um dein Leben, aber die Tat ist brutaler. Die Stiche gehen tiefer und nächstes Jahr kommen sie sicher wieder. Zieh die Maske ins Gesicht, hier kommt die Halloween-Posse. Es sei süßes oder Stich, es wird wieder Blut vergossen. Haltet die Tür gut verschlossen, wenn es klingelt oder klopft. Denn sind die Türen offen, gibt es Klinge in den Kopf. Es ist sinnlos, wenn ihr hofft, dass wenn ihr rennt, lebend davon kommt. Rasi klingen in den Bonbons, gleichen Teile auf dem Balkon. Denn egal wo ich auch ankomme, gibt es Tote und Gewalt. Verstückelt Körper mit der Sichel und der Kürbiskopf strahlt. Mit meiner Maske im Gesicht, möchte allein, wo du sicher bist. Ich bin dieser Wichser, massakriere deine Frau und mich. Keine deiner Klicke ist wie meine, meine Partner, auf deine Beine. Wo werde ich für immer bleiben? Halloween Massaker, Baller mit dem Ballermann immer wieder in die Fresse deiner Kinder. Keiner kann helfen, Kopf der Platz, BVZ, da ist er wieder. Hey, oh, ab jetzt wird aufgeräumt. Stell dich in den Weg und ich erschieße dich ausgezäumt. Es ist Halloween, süßes am Strich 2013. Heute Nacht stapeln sich wieder Leichen. Die Maske verbirgt die Identität. Das geronnene Blut, was an meinen Händen klebt. Sie ist dunkel, die Nacht, die Straßen sind kalt. Ein Schatten, die Schritte zu hören auf Asphalt. Und die Klinge wies auf, ein sauberer Schnitt. Die heutige Nacht endet.